دي آية خمس شوي قلنا للملائكة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وذريته أولياء أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم الدال تضرب بالتاء ما أشهدتهم خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت وما كنت متخذ وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فاستغف بتاء مش وجعلنا مش وجعلنا وجعلنا وجعلنا ونشت اخ وجعلنا وجعلنا وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار المجرمون ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين ويوم يقول الذين زعمتم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا بارك الله فيكم بس دي جيشتن فايتا مدن انجلن ابليس und natürlich Niederwerfung vor Adam. Das haben wir schon erklärt in anderen auch Suren. Aber dann schnell vielleicht zur Geschichte nochmal. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Engel erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Jinn erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, hat Adam erschaffen. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befohlen, dass sie sich niederwerfen. Passt auf, Iblis war niemals von den Engeln. Es gibt manche Gelehrten, die das behauptet haben, dass Iblis Engel wäre. Aber Iblis war niemals Engel, weil Allah subhanahu wa ta'ala hier deutlich erzählt, subhanahu wa ta'ala, der sagt, kana min al-jinn. Das ist deutlich. Iblis ist von Jinn. Und Iblis ist sozusagen Ursprung von Jinn und der ist boshaft, böse. Deshalb nennt man im Arabischen derjenige, der böse ist, man nennt ihn Shaitan. Das bedeutet derjenige, der boshaft ist. Und Iblis ist von Jinn. Die Jinn, die sind zwei. Die sind Jinn, die Mu'min sind, das bedeutet, die sind gut. Und Jinn, die, wal'iyadu billah, Shayatin sind und boshaft sind. Und Iblis ist sozusagen der Boshafte und der Schlechte. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Engel. Wie kam Iblis zwischen den Engeln? Die Gelehrten des Islam haben das auch erklärt. Da haben sie gesagt, entweder, es gibt zwei Ansichten. Entweder war Iblis am Anfang an ein sehr guter Jinn. Der hat Allah angebetet, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn belohnt, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies gebracht hat. Und er war mit Jinn zusammen, Engeln zusammen. Der andere ist, Iblis war sehr schlimm und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies geholt, damit die Probleme, die Jinn verursacht haben, aufhören. Aber eigentlich, die erste könnte besser sein, weil der zwischen den Engeln war. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen, das war natürlich Zeit. Und Iblis sieht immer hier, er wirft euch nieder, oder er muss euch niederwerfen vor Adam. pass auf, die Gelehrten, die sagen, Allah hat gesprochen, und hier sagt er, illa Iblis. Das bedeutet, werft euch nieder, außer Iblis hat er das nicht gemacht. Die haben gesagt, ja, aber der Befehl war für alle, das wird Iblis ist von Engeln. Das stimmt nicht. Beispiel, wir sind fast alle Erwachsene, aber wir haben Kinder. Und wenn ich sage, alle müssen beten, alle müssen beten, außer zum Beispiel den und den. Das heißt nicht unbedingt, dass alle Erwachsene sind, weil wir auch Kinder unter uns haben. Deshalb, das ist eine Wortwendung, wenn man zu allen spricht und dann nimmt man eine Person davon aus. Deshalb, Iblis war immer von Jinn. Die Engel haben sich niederworfen, Iblis wollte das nicht machen, die Geschichte ist klar. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Al-Fusuq bedeutet in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, dass er frevelte gegen den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, man nennt im Arabischen die Mäuse oder Maus nennt man im Arabischen Fasiqa, weil sie in einem Loch ist und die kommt raus schnell. Und das ist auch so, wenn jemand Fasiq ist, ist derjenige, der frevelt. Das bedeutet, Allah hat was befohlen, da geht man raus, da will man das nicht machen. Und das hat Iblis. Aber Al-Fusuq hier bedeutet Kufur. Das bedeutet, die Bedeutung von Fusuq hier ist Kufur. Und nicht nur Befehl nicht machen oder freveln. Das ist mehr. Als, weil Al-Fusuq al-Zulm, Al-Fusuq al-Zulm, Al-Kufur, die können die gleiche Bedeutung haben, die drei. Und Al-Jahl noch dazu. Vier. Das ist aber aufpassen in diesem Sinne. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Sinn gemäß natürlich hier, wollt ihr euch den Kommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind, ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. Das wird tauscht ihr Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, der euch alles gegeben hat, und die Gläubigen, und auf der anderen Seite Iblis, der Boshafte, und seine Soldaten, die Leute, die Böses machen, wollt ihr diesen Tausch? Er wählt Iblis und seine Machtschaften und er verlässt Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Weg, natürlich für die Gläubigen, für die Gerechten, nein, die nehmen den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala und finden von den Gerechten nicht den anderen Weg. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sa lidh-dhalimin abadan, wirklich. Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irrführenden als Beispiel. Das könnte man hier sagen, Iblis und seine Soldaten, und da könnte man hier auch sagen, diese Al-Awliya, die sie genommen haben. Das wird erfettachin, wa zurriyata wa awliya amin duni. Er und seine Nachkommenschaft oder die Götzen, werden hier gemeint. Was sie anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nehmt ihr diese, als Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, die waren nicht dabei, die waren keine Zeugen. Allah braucht ihre Hilfe nicht. Und Allah braucht keine Hilfe von Menschen und er braucht auch die Menschen nicht. وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُودًا. Das wird Allah braucht uns auch, alle nicht, normalerweise. Und die schlimmsten Ungerechten, Allah subhanahu wa ta'ala, braucht sie auch nicht. Und als Beweis dafür, وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ. Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, ruft meine Teilhaber, die ihr angebetet, oder die ihr angegeben habt, werden sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten. Das heißt, diese Götzen in diesem Leben, diese Bäume und diese Steine oder diese Verstorbenen, die Leute heute anrufen, oder die Leute heute rufen, Entschuldigung, um Hilfe, bitten. Diese Leute können was am letzten Tag machen. Da sollen sie ihre Götzen, Hubel und ihre Götzen, Lat und Al-Uzza und Manat, das werden sie rufen. Die werden gar nichts für sie machen. Ihre Bäume, und die Tiere und die Menschen, die sie, die Verstorbenen, die sie angebetet haben, die werden am letzten Tag gar nicht antworten, weil jeder sich retten will von Menschen und von den anderen, von diesen Gegenständen, sowieso, die hören nicht und die sehen nicht und die können nicht reden und die können nicht machen. Das bedeutet, wenn man sich nur überlegt, wie konnte ein Mensch glauben, dass ein Baum oder ein Stein sein Gott wäre? Das ist unmöglich, so zu denken. Aber subhanallah, es gibt solche Menschen, die gedacht haben, die Bäume und die Sonne, die Himmel, der Himmel oder die Sterne sind Götter. Und man hat sie angebetet, weil man so gedacht hat. Und das war sehr schwer, dass man sozusagen diese Ideen oder diese Ideologie bei diesen Menschen wichtig macht, weil sie immer daran geglaubt haben. Und am letzten Tag werden sie das mit Klarheit sehen. Aber auch im Leben, auch im Leben. Ibrahim a.s. hat das geschafft mit seinem Volk. Ibrahim a.s. hat die Götzen kaputt gemacht. Er hat sie zerstört, verwendet. Dann hat er Axt in Hand von dem Großen von ihnen gelassen. Als sie kamen, der hat gesagt, ja, fragt sie, er hat das gemacht. Da haben sie gesagt, aber die können nicht reden. Die können nicht reden. Und die können nicht hören. Und die können nicht sehen. Und die können gar nicht. Die können auch nicht. Das bedeutet, wie könnt ihr solche Gegenstände, solche Steine und Bäume und Holz und so weiter anbeten? Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Diejenigen, die behaupten, dass Allah nicht spricht und dass Allah nicht hört und dass Allah nicht sieht, die machen Allah damit zu Götze, wal-iyadu billah. Aufpassen. Aufpassen. Es gibt manche, die gesagt haben, Allah spricht nicht. Du kannst nicht sagen, Allah spricht. Allah redet. Wenn du das sagst, dann vergleichst du Allah mit Menschen. Wenn Allah nicht spricht und nicht redet und nicht sieht und nicht hört, dann was ist Allah? Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Am letzten Tag werden sie dann diese rufen. Komm, helft uns. Aber die werden weder das annehmen noch helfen können, weil Allah sie nicht braucht. Und dann werden die, hier, das ist ein schönes Wort hier im Koran, wenn die Übeltäter die Hölle sehen, hier steht Zannu. Zannu normalerweise im Arabischen bedeutet Vermutung. Aber im Koran auf Zann kommt in zwei Bedeutungen. Einmal Vermutung und einmal Überzeugung. Und deshalb haben wir auch im Islam, wenn du von einem Thema höchstwahrscheinlich überzeugt bist, dann gilt das sozusagen auch in der Religion. Weil wir nicht alles hundertprozentig haben in der Religion. Aber dann die Mehrvermutung auch ist akzeptabel in der Religion, in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Sie waren sicher, sie sind mit Gewissheit, sie haben gewusst, dass sie in die Hölle kommen werden und sie haben keine Möglichkeit, von sich das abzuwenden, dass sie in die Hölle kommen. Was ist für uns wichtig in diesem Zusammenhang? Für uns ist wichtig, dass wir wissen, wenn man den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala frevelt, wenn man das nicht tut, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat und uns befohlen hat, was richtig ist, dann werden wir verlieren. Und am letzten Tag werden wir nicht sagen können, der hat das gesagt oder der hat das erzählt. Du hast Gehirn, du hast Herz, du hast Koran, du hast Sunnah, du hast Gelehrten, du kannst für sich selber wählen. Wenn du falsch gewählt hast, dann kannst du nicht sagen, die anderen, weil die anderen dir ja nicht helfen können und die können auch dich nicht unterstützen am letzten Tag. Wallah, das ist die Wahrheit. Und das ist die Gerechtigkeit. Allah hat uns alles ermöglicht in diesem Leben, dass wir nach der Wahrheit suchen. Wenn wir dann einen falschen Weg nehmen, dann können wir nicht am letzten Tag kommen und sagen, oh Allah, wir wussten nicht, die Leute haben das mit uns gemacht. Das ist sachlich und logisch, aber trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Subhanallah. Allah verzeiht und vergibt in bestimmten Fällen. Du hast die gute Absicht. Du wolltest die Wahrheit haben, aber du konntest das nicht finden. Weil keiner dir das erklären konnte, dan wird Allah subhanahu wa ta'ala dir gnädig sein und mir gnädig sein am letzten Tag und eventuell wird Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Beispiel, du bist in einem Dorf, du hast die ganze Zeit dort gelebt und es gab dort nur eine Moschee und der Khoja oder der Imam, egal wer, der hat dir immer was Falsches beigebracht und du konntest selber Koran nicht lesen und du konntest nur bei ihm lernen und du hast bei ihm die ganze Zeit gelernt und du hast gedacht, dass das die Religion ist, was du tust. Dann stirbst du so. Dann kommt sie vor Allah. Der sagt dir, was hast du? Du sagst ja, das von ihm habe ich das Wissen genommen. Ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Das ist ein Fall. Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verzeihen. Vielleicht wird auch diese Person belohnt. Aber in unserem Fall ist anders. Wir haben die Möglichkeit zu lernen, wir haben die Möglichkeit, Gelehrten zu fragen. Wir wissen genau, dass diese Wege, was manche Leute genommen haben, zum Beispiel Wege der Anschläge und Menschen, die unschuldig sind, zu töten, Wege der Politik und das Spielen mit der Religion, Wege, i'adu billah, tanzen und nur essen und trinken in der Religion, diese Wege wissen wir genau, dass diese Wege falsch sind. Wenn man so einen Weg nimmt, dann kann man nicht am letzten Tag kommen und sagen, oh Allah, ich habe nicht gewusst. Doch, doch, doch. Doch, wir wissen genau. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Deshalb man sollte, barakallahu fikum, kein Unrecht tun, wie Iblis, wal'iyadu billah. Und seine Soldaten, die Unrecht getan haben, und dann am Ende haben sie alles verloren, und am letzten Tag wird das schlimmer sein, als dieses Leben. Vielleicht in diesem Leben bekommt man ein bisschen Probleme, aber am letzten Tag ist das sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Überlegt euch und versucht mal euch das vorzustellen, wie das sein wird am letzten Tag. Die Hölle ist so groß und die Hölle, die verbrennt sich in sich selbst. Ja? Und sie schreit, ich will mehr, ich will mehr. Und die Leute sehen die Hölle. Und wal'iyadu billah wird zu ihnen gesprochen. Was habt ihr? Was habt ihr damit gemacht, was Allah euch gegeben hat? Ihr habt doch Verkünder bekommen, ihr habt doch Propheten bekommen, ihr habt doch Leute gehabt, die euch von der Wahrheit erzählt haben. Wie habt ihr darauf reagiert? Was wird man sagen? Ich habe dem gefolgt. Allah, die Person wird am letzten Tag kommen und sagen, ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Der Shaitan, der wird am letzten Tag so wie eine Rede halten. Wisst ihr, was er sagen wird am letzten Tag, der Shaitan? Iblis! Er wird sagen, oh Allah, ich habe diese Leute nicht gezwungen. Sie wollten mir folgen. Du hast ihnen versprochen, du hast die Wahrheit gesagt. Ich habe ihnen versprochen, aber ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Die sind aber schuld. Der Shaitan sagt, die sind schuld. Dann, diese Leute, die von den anderen befolgt waren, die anderen haben ihnen befolgt, die werden sagen, wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun. Sie haben die Möglichkeit, uns nicht zu folgen, aber sie wollten uns folgen und Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was mit wir bitten dich, oh Allah subhanahu wa ta'ala, um Verzeihung und Vergebung. Bring uns ins Paradies, das ist nicht unser Problem. Wir haben ihnen nicht gesagt, mach das. Deshalb aufpassen in diesem. Diese zwei Beispiele sollten für uns nur Maßstab sein in diesem Leben. Keiner wird dich am letzten Tag retten können. Und keiner wird dir helfen wollen am letzten Tag. Du musst für dich entscheiden in diesem Leben, ob du ins Paradies kommen willst oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch das Paradies als Belohnung geben. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sinan kathira. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wir beten jetzt Maghrib. Nach Maghrib Gebet, dann gibt es Essen. Und so ungefähr 20:15 Uhr machen wir weiter. Wenn ihr alle nach Isha Gebet machen wir weiter. Barakallahu fikum, Sachen machen. Najee. أبو خالد من هو الحرامة